Ihr, wie ihr ihn schmäht, ihr kennt ihn ja nicht. Ihr, die ihr ihn hasst, seid seiner nicht wert. Ihr, die ihr ihm mit Vernichtung droht, was habt ihr mit Deutschland zu tun? Ihr wollt Deutschlands Platz an der Sonne nicht, weil für euch sich's im Schatten gut lebt. Im Schatten habt ihr eure Taschen gefüllt und bewusst die Vernichtung erstrebt. Wir aber, wir gehen mit ihm in den Kampf, der allein um Deutschland geht. Er führt unser Deutschland empor zum Licht, wo es glanzvoll neu ersteht. Wir sehen den Tag, da Deutschland frei, da kein Deutscher mehr hungert und friert. Das Gute siegt und Gott will, dass sie sei. Und er will, dass das Böse verliert. Und es kommt der Tag, wo die Welt wieder weiß. Um ein Deutschland in Ruhm und Ehre. Und der es schuf, den lieben wir heiß. Heil! Heil! Deine Lehren!